إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister im Islam. Wir machen weiter mit der Vortragsreihe unter dem Titel Wie bereite ich mich auf Ramadan vor? Wir haben in der ersten Audio über den Monat, in dem wir uns befinden, Monat Sha'ban, gesprochen. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns dabei weiterhin helfen, dass wir in diesem Monat viele gute Taten verrichten. Möge subhanahu wa ta'ala uns den Monat Ramadan erreichen lassen. So, liebe Geschwister im Islam, wisse, möge Allah tabaraka wa ta'ala mit dir zufrieden sein. Eine der gewaltigsten Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala seiner Diener erweisen tut, ist, dass sie besondere, auserwählte Zeiten erreichen lässt, damit sie viele gute Taten verrichten können und damit sie zu Allah tabaraka wa ta'ala zurückkehren, um ihn um Vergebung zu bitten. So möge Allah tabaraka wa ta'ala uns den Monat Ramadan erreichen lassen. Die Händler auf dieser Erde, sie vorbereiten sich auf eine gute Saison, auf einen guten Verkauf und guten Gewinn. Sie bemühen sich, bereiten sich einige Tage, sogar Monate vor, zum Beispiel Autohändler. Der weiß ganz genau, wann die Menschen im Urlaub fahren und weiß ganz genau, welche Auto am meisten, am besten verkauft wird in dieser Zeit. Deswegen, sie kaufen diese Autos und bereiten diese Auto für diese Saison. Textilhändler, im Winter bestellen die Ware für die Sommer, damit sie Anfang der Sommer die Klamotten bekommen. Im Sommer bestellen Klamotten für Winter, damit sie Anfang der Winter, kurz vor dem Winter, die Klamotten bekommen, damit sie in diesem Saison gewinnen, damit sie den Gewinn nicht verpassen. Aber trotzdem, es kann irgendetwas schieflaufen und dass sie das Geld nicht verdienen. Das, was sie bestellt haben, nicht so ankommt, wie sie es geplant haben. Es kann sein, dass sie nicht erfolgreich werden in der Handel. Und alle Handel, die man auf dieser Erde tut, um Dunya, ist so. Es gibt keine Garantie dabei. Es gibt aber einen Handel, den man mit Allah tabaraka wa ta'ala macht, der nicht zu Fall kommen wird, die man 100% gewinnen wird. Was ist aber mit demjenigen, der behauptet, mit Allah tabaraka wa ta'ala einen Handel zu machen und er bereitet sich nicht dafür vor? Wallahi, viele Menschen sind über die Stellung und Besonderheit der Monat Ramadan unachtsam. Sie wissen nicht, welche Stellung hat der Monat Ramadan bei Allah tabaraka wa ta'ala. Sie wissen nicht, wie gewaltig dieser Monat ist. Das ist ein Handel, der nicht zu Fall kommen wird. Die Tijara, die man mit Allah tabaraka wa ta'ala macht, wird man 100% gewinnen. Natürlich, wenn man dabei Ikhlas hat. Wenn man dieses Tat nur um Allahs Wohlgefallen zu erlangen tut, so möge Allah tabaraka wa ta'ala uns dabei unterstützen, ihm subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise zu dienen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Fatir, Vers 29 und 30. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. In ungefährer Übersetzung sagt Allah tabaraka wa ta'ala in dieser gewaltigen Sura: Gewiss, diejenigen, die Allahs Buch verlesen, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich ausgeben, hoffen auf einen Handel, der nicht zu Fall kommen wird, damit er ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lasse und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe. Gewiss, er ist allvergebend und stets zu Dank bereit. Subhanallah. Einen Handel, der nicht zu Fall kommen wird. Wer hat sich für diesen Handel vorbereitet? In einigen Tagen erreichen wir den Monat Ramadan. Weißt du, was die Grabbewohner sich wünschen, Wallahi, sie wünschen sich, dass sie zurück zur Dunya gebracht werden, damit sie diese Tage nicht verpassen. Wallahi, sie wünschen sich, dass sie zurück zur Dunya gebracht werden, damit sie die Tage von Ramadan im Ibadah verbringen können. Wallahi, sie wünschen sich, dass sie zurück zur Dunya gebracht werden, damit ihre Stufe erhöht wird. Und damit sie von der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala gerettet werden, so möge Allah tabaraka wa ta'ala mit dir zufrieden sein. Wisse, alles, was die Grabbewohner sich wünschen, können wir tun, weil wir noch am Leben sind, weil wir noch atmen können. So fange an und bereite dich vor, bevor du auch das erlebst, was die Grabbewohner erleben. Und bevor du sagst, oh weh mir, hätte ich doch mich vorbereitet auf Ramadan. Wie könnte es sein, dass ich so viele gewaltige Monate verpasst habe? Wie könnte es sein, dass ich wusste, dass ich im Grab liegen würde und dass ich danach nichts mehr machen kann und dass ich so viele Belohnungen verpasst habe? Wie könnte es überhaupt sein? So fange an und bereite dich vor, bevor diesem Tag eintrifft. Und es wird eintreffen. Es wird der Tag kommen, wo du sterben wirst und im Grab liegen würdest. So tue etwas, bevor der Tag kommt und du sagst, oh Allah, lass mich zurück. Oh Allah, lass mich zurück. Und dann kommt die Antwort. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Nein, es ist ein Wort. Der Tod ist gekommen. Es gibt keine Zurück mehr. So wisse, möge Allah tabaraka wa ta'ala mit dir zufrieden sein. Alles, was die Grabbewohner sich wünschen, können wir tun, weil wir noch am Leben sind, weil wir noch atmen. So lasst uns bi'idhnillahi ta'ala planen und verinnerlichen, wie gewaltig dieser Monat ist. Und zu der Großzügigkeit Allahs gehört es, dass er subhanahu wa ta'ala für die Belohnung des Fastens keine Zahl festgesetzt hat, keine Belohnung begrenzt hat. Subhanahu wa ta'ala. In ungefährer Übersetzung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bei einem Hadith, die bei Bukhari und Muslim überliefert, sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, für jede Tat des Sohns von Adam wird eine 10-fach Belohnung gegeben, bis zum 700-fachen. Allah sagt, außer für das Fasten, denn es ist für mich und ich werde es belohnen. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala ist Karim. Er subhanahu wa ta'ala ist Karim. Und er sagt, außer für das Fasten, denn es ist für mich und ich werde es belohnen, denn er gibt seine Gelüste und sein Essen um meinetwillen auf. Allah tabaraka wa ta'ala sieht, dass du nur um Allahs Willen nicht isst und deine Gelüste nicht folgst und alles aufgibst und für Allah tabaraka wa ta'ala fastest. Danach sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, der Fastende hat 2 Freuden. Eine, wenn er seine Fasten bricht, und eine, wenn er seinen Herrn trifft. Allahu Akbar. Wallahi, du werdest über das dich freuen. Wie du dich freust, wenn du deine Fasten brichst, freust du dich auf dem Essen. Du isst und freust du dich, dass der Zeit kommt, damit du essen kannst. So werdest du Yawm al-Qiyamah noch mehr dich freuen, wenn du deinen Herrn triffst. Warum? Weil du die Belohnung siehst bei Allah tabaraka wa ta'ala. Weil du siehst, wie gewaltig das Fasten war, besonders im Monat Ramadan. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, und der Geruch aus seinem Mund ist Allah lieber als der Duft von Misk. Subhanallah, Subhanallah. Diejenigen, die fasten, werden ihre Belohnung ohne Maß erhalten. Alle guten Taten werden zwischen dem 10- und 700-fachen belohnt. Nur das Fasten nicht. Denn dessen Belohnung ist nicht auf diese Zahlen begrenzt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala wird es vervielfachen. Wenn der Fastende seinen Herrn trifft, wird er sich über sein Fasten freuen, da er die Belohnung dafür sieht. Und das ist die wahre Freude, lieber Geschwister, dass du über die Barmherzigkeit Allah tabaraka wa ta'ala dich freust, über deine guten Taten, über die Huld von Allah tabaraka wa ta'ala, die dir gegeben hat, dich freust. Freue dich nicht über etwas, was du in Dunya bekommen hast, sondern freue dich. Und das ist die wahre Freude, dass du yawm al-qiyama guten Taten siehst auf deine Waagschale. Allah tabaraka wa ta'ala sagt in Surat Yunus, Surat 10, Vers 58, sag über die Huld Allahs und über seine Barmherzigkeit, ja, darüber sollen sie froh sein. Das ist besser als das, was sie zusammentragen. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns den Monat Ramadan erreichen lassen. Schaut, subhanallah, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagt, der Geruch aus dem Mund des Fastenden ist Allah lieber als der Duft von Misk. Liebe Geschwister, in diesem Monat werden die Sünden vergeben. Und weh demjenigen, dem in diesem Monat nicht vergeben wird. Und dem, der diesen Monat verpasst. Hört mal diesem Hadith. Als der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam auf die Minbar stieg, sagte er bei jedem Stufe Amin, Amin, Amin. Die Sahaba haben gefragt, ja Rasulullah, du hast Amin, Amin, Amin gesagt. Das ist etwas, was wir nie gesehen haben von dir. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Jibrahil kam zu mir und sagte, wer den Monat Ramadan erlebt und stirbt, ohne dass ihm vergeben wird, worauf er in die Hülle eingeht, denn soll Allah von uns weit entfernen. Sag Amin. Jibril alaihi sallam sagt zu dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sag Amin. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, und ich sagte Amin. Danach sagte der Jibril alaihi salam, wer seine beiden Elternteile im Alten erlebt und stirbt, ohne dass er in Paradieses eingeht, sondern in die Hülle, den soll Allah von uns entfernen. Sag Amin. Und ich sagte Amin. Danach sagte Jibril alaihi salam zu dem Prophet sallallahu alaihi wasallam nochmal, wer in wessen Anwesenheit du erwähnen wirst, ohne dass er den Salawat dir widmet und stirbt und in die Hülle eingeht, Allah soll ihn entfernen. Sag Amin. Und ich sagte Amin. So, liebe Geschwister im Islam, wer den Monat Ramadan erreicht, so hat er viel Khair erreicht. Und wer ihn verpasst, dann hat er viel Khair verpasst. Nun kommen wir zum Thema. Wie bereite ich mich auf Ramadan vor? Wie empfange ich den Monat Ramadan? Die erste Schritt, wir werden bi'idhnillahi ta'ala einige Punkte erwähnen. Der erste Schritt, eine aufrichtige Reue zu machen. Manche nehmen es nicht ernst, Tauba zu machen. Sie denken, dass all diese Monate, die sie in Sünden verbracht haben, können sie im letzten Tag vor dem Ramadan oder vor dem Beginn der Ramadan mit nur einem Wort löschen, ohne dieses zu verinnerlichen, ohne dass dieses Wort auf sie einen Einfluss hat. Das Wort ist der Tauba. Tauba ist die Istighfar zu machen. Nein, liebe Geschwister, Mister, unsere Herzen sind versiegelt mit schwarzen Punkten und ist sehr hart geworden. Wir müssen die Reue zeigen. Die Reue ist eine große Gabe, die Allah tabaraka wa ta'ala seinen Dienern ermöglicht. Wir müssen die Reue zeigen, weil wir sehen in uns selbst und in unseren Geschwistern, dass wir in vergangenen Ramadan nicht vieles gemacht haben. Sogar in Schaban jetzt, wo wir viel vorgenommen haben, haben wir leider nicht vieles gemacht. In einigen Tagen kommt Ramadan. Sollen wir dieser Ramadan auch verpassen, wie wir letztes Ramadan verpasst haben? Sollen wir den Ramadan dieses Jahr so verbringen, wie wir den Ramadan von letztes Jahr verbracht haben? Sollen wir denn dieser Ramadan auch wie letzter Ramadan verbringen? Wir müssen die Reue zeigen, weil wir sehen in uns selbst und in unseren Geschwistern, dass wir in vergangenen Ramadan nicht vieles gemacht haben. In einigen Tagen erreichen wir den Monat Ramadan und wir haben uns nicht vorbereitet. Was erwarten wir, subhanallah? Erwarten wir, dass den Ramadan, dass wir in der Ramadan erfolgreich sein werden, ohne dass wir eine Reue zeigen, ohne dass wir dieses Wort verinnerlichen, ohne dass die Reue oder diese Taube einen Einfluss auf uns hat. Wir haben letzte Ramadan sehr wenig Koran gelesen, sehr wenig gespendet, sehr selten Qiyam al-Layl gemacht. Warum? Weil die Sünden, die wir davor gemacht haben, uns gefesselt hatten und uns gehindert haben, dies zu tun. Sollen wir das Gleiche wieder durchmachen? Sollen wir diesen Ramadan auch wie vergangenen Ramadan verbringen? Liebe Geschwister, lasst uns die Reue zeigen, damit wir diesen Ramadan nicht verpassen, damit wir nicht zu den Verlierern gehören. Viele von uns sündigen, subhanallah, und sie sehen nicht die Spur in sich und sie wundern sich. Aber die Armen wissen nicht, dass der größte Spur ihrer Sünde ist, dass sie von den vielen Ibadah ausgeschlossen wurden. Und sie merken das nicht. Wir mussten die Reue zeigen, liebe Geschwister. Wir mussten die Taube machen vor Ramadan, weil unsere Herzen hart geworden sind. Wie Stein. Unsere Herzen sind so geworden, dass sie beim Hören des Koran nicht demütig sind. Und unsere Augen sind trocken geworden. So, du Sündiger, kehre zu Allah tabaraka wa ta'ala zurück und zweifle nicht an den Barmherzigkeit Allah tabaraka wa ta'ala. Wie kann man überhaupt an den Barmherzigkeit Allah tabaraka wa ta'ala zweifeln? Und der heißt Ar-Rahman, Ar-Rahim. Der subhanahu wa ta'ala dich ruft, damit du Reue zeigst und dir ermöglicht, dass du zurückkehrst. Wir müssen die Reue zeigen, liebe Geschwister. Allgemein die Reue zeigen, weil wir sehen, dass in jeder Minute, subhanallah, so viele Menschen sterben. Und wallahi, du wirst auch irgendwann einer von denen sein. So beeil dich und kehre zu Allah tabaraka wa ta'ala zurück, bevor es zu spät wird. Und verlasse dich nicht darauf, dass du kurz vor dem Tod die Reue zeigst oder die Taube machst. Nein. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الله أكبر. الله أكبر. Sagte subhanahu wa ta'ala in ungefährer Übersetzung, nicht aber ist die Annahme der Reue für diejenigen, die böse Taten begehen, bis das, wenn sich bei einem von ihnen der Tod einstellt, er sagt, jetzt bereue ich, und auch nicht für diejenigen, die als Ungläubige sterben, für jene haben wir schmerzhafte Strafe bereitet. So kehre zu Allah tabaraka wa ta'ala zurück. Bist du eigentlich jemand, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt? An seine Propheten glaubt? Engel, Bücher, jüngsten Tag? Dann wisse, dass du mit diesem Vers gemeint bist. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Hasa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Sagt in ungefährer Übersetzung, O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um die aufrichtige Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Garten eingehen lassen. Allah tabaraka wa ta'ala sagt in Surah Nur, Vers 31, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und wendet euch allsamt reumütig Allah zu, O ihr Gläubigen, auf das ihr erfolgreich sein mögt. Jeder von uns macht Sünde. مَنَ الَّذِي مَا أَسَأَقَطْ وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَطْ وَمَنْ هُوَ الَّذِي مَا سَقَطَ وَأَيْنَ هُوَ الَّذِي مَا غَلَطْ. Jeder von uns macht Sünde. Und Allah tabaraka wa ta'ala weiß das. Und trotzdem, subhanahu wa ta'ala, ist bereit, deine Sünde zu vergeben. Du willst die Dunya. Du willst sündigen. Du willst Allah gegenüber ungehorsam zu sein. Du willst all diese tun. Weißt du, was Allah will? Weißt du, was Allah tabaraka wa ta'ala will? Verinnerliche diesen Vers, werdest du es verstehen. wie barmherzig Allah tabaraka wa ta'ala zu dir ist und was du willst und was er will. Sagte subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nisa: Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Kannst du das dir vorstellen? Allah will eure Reue annehmen. Du willst die Dunya, du willst sündigen, du willst ihm gegenüber ungehorsam zu sein. Aber Allah tabaraka wa ta'ala will deine Reue annehmen. Wie er subhanahu wa ta'ala in Surah 4, Vers 27 sagt: Und Allah will eure Reue annehmen. Diejenigen aber, die den Begierden folgen, wollen, dass ihr vom rechten Weg völlig abschweift. Allah tabaraka wa ta'ala will deine Reue annehmen. Willst du nicht Reue zeigen? Danach sagt Allah tabaraka wa ta'ala: يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah will es euch leicht machen. Allahu Akbar. Allah will es euch leicht machen, denn der Mensch ist ja schwach erschaffen. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala will deine Reue annehmen. Allah subhanahu wa ta'ala will dir es leicht machen. So möchtest du nicht einen Schritt nach vorne kommen und Allah tabaraka wa ta'ala um Vergebung bitten und dich für den Ramadan vorbereiten.